Okay, we're continuing our series on relationships. So wir werden weiter fortfahren mit unserer Serie über Beziehungen. This message tonight may be one of the most important that we'll ever hear in our lives. Und diese Botschaft heute Abend ist vielleicht eine der wichtigsten, die ihr jemals in eurem Leben hören werdet. It's so important that even Moses. Und es ist so wichtig, dass sogar der Mose stumbles right here. Genau an diesem Punkt eben stolperte. One of the greatest men who ever lived. Einer der großartigsten Männer, die jemals gelebt haben. And we're going to study that tonight, Numbers chapter 20. Und das werden wir eben heute Abend studieren. 4. Mose 20. We've been talking about how relationships or relationship and spirituality is synonymous. Wir haben davon gesprochen, dass Beziehungen oder die Beziehung und die Geistlichkeit synonym sind. So with that, let's pray. Also in diesem Sinne beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for this opportunity to be here. Für diese Gelegenheit, heute hier sein zu können. And we pray that you bless these words. Und wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Numbers chapter 20. 4. Mose 20. Then the sons of Israel, the whole congregation, came to the wilderness of Zin in the first month. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat. And the people stayed at Kadesh. Und das Volk blieb in Kadesh. Now Miriam died there and was buried there. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. This is about 38 years later. Das ist nun 38 Jahre später. From Kadesh Barnea. Von Kadesh Barnea. Where they turned back in unbelief. Wo sie eben zurückgekehrt waren, im Unglauben. Miriam is now dead. Die Miriam ist nun tot. And buried. Und schon begraben. They came back to a very fertile place. Sie kamen dort zu einem sehr fruchtbaren Platz. A place that normally bared or bore or provided for them water. Ein Platz, wo üblicherweise Wasser vorhanden war. But this time, verse 2, there was no water for the congregation. Aber dieses Mal heißt es im Vers 2, es war kein Wasser da für die Gemeinde. And they assembled themselves against Moses and Aaron. Da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Like things never change. Also die Dinge ändern sich niemals. Again, it's against Moses and Aaron. Wiederum gegen Mose und gegen Aaron. The people thus contended with Moses and spoke, saying. Und das Volk haderte mit Mose und sie sagten: If we only had perished when our brothers perished before the Lord. Wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Why then have you brought the Lord's assembly into this wilderness? Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht? For us and our beasts to die here. Damit wir in ihr sterben. You are to blame, Moses. Also du bist jetzt der Schuldige, Mose. It's your fault. Deine Schuld ist es. You brought the Lord's assembly into this wilderness. Du hast die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht. Deine Schuld ist es. No water, your fault. Kein Wasser, deine Schuld ist es. Verse 5. Why have you made us come up from Egypt? Vers 5. Und warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? All the accusations against Moses. Alle Anklagen hier gegen Mose. To bring us into this wretched place. Um uns an diesen bösen Ort zu bringen. It is not a place of grain. Es ist nicht ein Ort für Saat. Or figs. Und für Feigenbäume. Or vines. Und Weinstöcke. Or pomegranates. Und Granatbäume. Nor is there water to drink. Auch ist kein Wasser da zum Trinken. Some people may think, why did we ever get this building? Manche denken sich vielleicht, warum haben wir überhaupt dieses Gebäude erhalten? Ever since we got this building. Seit wir dieses Gebäude haben. It's work, work, work, work, work. Gibt's nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. It's tithe, tithe, tithe, tithe. Es geht immer nur um den Zehnten, um it's den Zehnten offerings, geben. It's work. Es geht um die Spenden, es geht um Arbeit. I'm sure that more than one person is thinking that. Ich bin mir sicher, dass mehr als einer so denkt. Why did we have to get this building? Warum mussten wir dieses Gebäude erhalten? Why did we have to go beyond 50 people? Warum mussten wir mehr als 50 Leute erlangen? It was your fault. Du, deine Schuld ist es. Pastor Rob, it was your fault. Pastor Rob, deine Schuld ist es. You were the one who wanted this. Du hast das gewollt. You and Marcus. Du und der Markus. You, Moses and Aaron. Du, Mose und Aaron. It was your idea. Deine Idee war das. Now it's just work, work, work, work all the time. Nun geht's nur um die Arbeit, die ganze Zeit immer Arbeit, Arbeit. And setting up equipment. Und die Ausrüstung hier aufstellen. And choir practice and band practice. Und Proben mit der Band und mit dem Chor. And on and on and on and the buffet and all this teenagers. Und all das ganze andere, das Buffet und die Teenager. It was your will, not God's. Dein Wille war das, nicht der Wille Gottes. You brought the Lord's assembly to this wretched place. Du hast die Gemeinde Gottes an diesen miserablen Ort gebracht. Yeah. Yeah. That's how some people think in their heart. So denken manche Leute in ihrem Herzen. They don't say it. Sie sagen es nicht. But they treat this holy place as though it was a wretched place. Aber sie denken an diesen heiligen Platz, so als ob es ein schlimmer Platz wäre. In the beginning it was a gift from God. Am Anfang war es ein Geschenk Gottes. Everybody was excited. Und jeder war darüber aufgeregt. Now it's like you want me to come to practice? Nun heißt es auf einmal, ja, du möchtest, dass ich zur Probe komme? And on time? Und noch rechtzeitig dazu? You mean you want me to help in a department? Du möchtest, dass ich bei einer Abteilung hier mithelfe? I got a phone call the other week. You want me to help with the kids on the terrace? Letzte Woche habe ich einen Anruf erhalten. Du möchtest, dass ich da draußen mithelfe mit den Jugendlichen auf der Why Terrasse? Why did you bring us to this wretched place? Warum hast du uns an diesen schlimmen Ort hier gebracht? Has anyone looked at the cellar lately? Hat jemand unlängst einmal in den Keller geschaut? Looks like a bomb hit it. Das schaut aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. You actually expect us to put our things away? Was, du möchtest also wirklich, dass wir unsere Dinge da wegräumen? It's interesting. People go to the cellar. Es ist schon interessant. Da gehen Leute in den Keller. And they just drop their stuff. Und die lassen einfach ihr Zeug dort fallen. They pick it up from here. Die nehmen es von hier herum. They take it all the way down through the kindergarten. Tragen es hinunter da über den Kindergarten. They press the K for Keller. Dann drücken sie auf den Knopf, wo Keller draufsteht. They open the big door. Öffnen diese große Schiebetür. They close the big door. Sie schließen diese Schiebetür. They find the key, open the cellar door. Finden dann die Schlüssel, öffnen die Kellertür. They bring the stuff in. Die tragen ihr Zeug hinein. The shelf is right there. Und da ist diese Aufhängungsvorrichtung. And they drop it on the das floor. Egal. Aber sie lassen es einfach am Boden liegen. Like, why couldn't you just put it on the shelf? Ich meine, warum kannst du es nicht auf das Regal hinauftun? Why? Warum? Finish the job. Beende doch die It's Arbeit. Not that hard. Ist doch nicht so schwer. Right? It's nicht not so? That hard. Ist doch nicht so schwer. If we don't concentrate, wenn wir uns nicht konzentrieren, this blessing, dann wird dieser Segen will turn into a curse. Zu einem Fluch werden. For some people it already is. Und für manche Menschen ist das bereits Sometimes so. For me it is. Und manches Mal ist es auch für mich bereits Sometimes. So. Manches Mal. Very seldom. Sehr selten. But there are those isolated moments. Aber es gibt so isolierte Augenblicke. Verse 6. Then Moses and Aaron came in from the presence of the assembly to the doorway. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes. Of the tent meeting and fell on their faces. Zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht Then nieder. The glory of the Lord appeared to them. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. And the Lord spoke to Moses saying. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Take the rod, nimm den Stab, and you and your brother Aaron assemble the congregation. Und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Not just the elders, we're talking the congregation. So nicht hier die Ältesten alleine, sondern die gesamte Gemeinde. And speak to the rock before their eyes. Und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. That it may yield its water. Dann wird es ein Wasser geben. You shall thus bring forth water for them out of the rock and let the congregation and their beasts drink. Und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. So Moses took the rod. Und Mose nahm den Stab from before the Lord. Von dem Ort vor that dem means Herrn. He had to go into the tabernacle to get it. Das heißt, er musste da in das Zelt hineingehen, um ihn zu holen. Moses, go get the rod. Geh, Mose, hol diesen Stab. Into the tabernacle. Hinein in das Zelt. The mercy seat. Das Allerheiligste, and wo der Barmherzigkeitsstuhl ist. Und da ist dieser the rod of Aaron, Stab. He takes it. Der Stab Aarons, er nimmt ihn. Verse 10. And Moses and Aaron gathered the assembly before the rock. Vers 10. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Everybody come! Kommt alle her! We've got something to tell you. Wir haben euch etwas mitzuteilen. Come, we've got something to show you. Kommt, wir haben euch etwas zu zeigen. The whole congregation come to the rock. Die gesamte Gemeinde soll zum Felsen kommen. And he said to them, und er sagte zu ihnen, listen now. Hört doch. You rebels. Ihr Widerspenstigen. Shall we bring forth water for you out of this rock? Werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Whoa. Moses, what spirit are you of? Welches Geistes bist du hier, Mose? That was last week. What spirit are you of? Welchen Geistes bist du? Darum ging es letzte Woche. John, what spirit are you of? Jakobus und Johannes, welchen Geistes seid ihr? Saul took a spear and threw it at David. Der Saul hat seinen Speer genommen und hat ihn nach David geschleudert. Because an evil spirit from the Lord came on him. Weil ihm ein böser Geist vom Herrn übermannte. Because he was thinking evil about David. Weil er Böses dachte über David. And God measured him with the measure he was measuring. Und Gott hat denselben Maßstab angelegt, den er anlegte. You think evil thoughts? Du denkst böse Gedanken? And God's going to release an evil spirit to you. Dann wird dir Gott einen bösen Geist schicken. And that's your chastisement. Und das ist deine Erzüchtigung. And don't underestimate the spears that you can throw. Und unterschätze diese Speere nicht, die du werfen kannst. When was the last spear you threw at somebody? Wann war es das letzte Mal, dass du einen Speer geworfen hattest? James and John want to bring fire from heaven to consume. Jakobus und Johannes wollten Feuer vom Himmel herabrufen, um but die zu verschlingen. The Lord rebuked them. Aber der Herr wies sie zurück. He rebuked them. Er wies sie zurecht. You don't know what spirit you're of. Ihr wisst nicht, welchen Geistes ihr seid. The Son of Man did not come to destroy lives. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Leben zu zerstören, but to save them. Sondern sie zu erretten. And Moses does not know what spirit he's of. Und Mose weiß hier nicht, welchen Geistes er ist. And he has a spirit to destroy. Und er hat hier einen Geist der Zerstörung. Not to save. Nicht der Errettung. Verse 10. Again. Listen now, you rebels. Hört doch, ihr Widerspenstigen. Shall we bring forth water for you out of this rock? Werden wir für euch Wasser aus diesen Felsen hervorbringen? Then Moses lifted up his hand and struck the rock twice with the rod. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. And water came forth abundantly and the congregation and their beasts drank. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. But the Lord said to Moses and Aaron, da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, because you have not believed me, weil ihr mir nicht geglaubt habt, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, mich vor den Augen der Söhne Israels zu heiligen, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. We're talking about going to the next step. Wir sprechen hier vom nächsten Schritt, den wir unternehmen. We're talking about taking this church to the next step. Wir sprechen davon, dass wir diese Gemeinde einen Schritt weiter nach oben bringen. We may be lost for the next 40 years in the wilderness of this wretched place. Wir sind vielleicht die nächsten 40 Jahre verloren in diesem schlimmen Ort. As long as we think this is a wilderness. Solange wir denken, dass es eine Wüste ist. Moses was not allowed to go to the next step. Mose wurde es nicht gestattet, den nächsten Schritt zu machen, because he misrepresented the character of God. Weil er den Charakter Gottes missrepräsentierte. He did not believe God. Er glaubte Gott nicht. Scholars are not sure what he didn't believe about God. Die Schriftgelehrten sind sich da nicht sicher, was er glaubte in Bezug auf Gott. Some scholars believe he didn't believe that God would do a miracle. Manche Schriftgelehrte meinen, dass er nicht glaubte, dass Gott ein Wunder tun würde. He didn't believe because of their rebellion. Und zwar, er glaubte nicht, weil sie rebellierten. Come on, 38 years later. Schau mal, 38 Jahre danach. Come on, your sandals haven't worn out. Your clothes are still fresh. You've never taken a shower. Also die Sandalen sind noch nicht abgetreten. Die Kleidung ist noch immer frisch. Ihr habt aber keine Dusche. You don't even need deodorant. Brauchst du überhaupt kein Deodorant? I mean, you just live. It's great. Ich meine, du lebst einfach. Das Every ist großartig. Morning there's food. Jeden Morgen gibt es Essen. For some million and a half people in the wilderness. Für circa 1,5 Millionen Menschen in der Wüste. And now you're going to accuse God? Und nun klagst du Gott an? And now you're going to accuse Moses directly? Nun klagt ihr den Mose an? Direkt. He was upset. Da war er erzürnt. He was angry. Er war zornig. These people were rebellious. Das waren rebellische Menschen. They were wicked. Sie waren böse. They were unthankful. Sie waren undankbar. Ungrateful. Undankbar. Self-oriented. Sie waren nur selbstorientiert. Disobedient. Und sie waren nicht gehorsam. Greedy. Sie waren gierig. Wicked people. Böse Menschen. They saw the miracle of the Red Sea. Sie sahen das Wunder im Roten Meer. They had the fire by night. Sie sahen das Feuer in der Nacht. They had the cloud by day. Die Wolke am Tag. They had the manna and everything. Sie hatten das Manna und all das andere. And they were in unbelief. Und sie waren aber im Unglauben. Because they were completely self-oriented. Weil sie ganz auf sich selbst ausgerichtet and waren. And Moses is fed up with it. Und dem Mose reicht es einfach. He's sick of it. Er hat einfach genug davon. I'm tired of this. Das reicht mir jetzt. And now they're attacking him. Und nun greifen sie ihn an. They're not even attacking the Lord, it's him. Sie greifen gar nicht den Herrn an, sondern you ihn. Did it. Du bist schuld. You brought us here. Du hast uns hierher geführt. Your fault. Deine Schuld ist es. Oh, really? Ah, wirklich? Falls on his face before the Lord. Er fällt auf sein Angesicht vor dem and Herrn. The Lord says, speak to the rock and give them water. Und der Herr sagt, sprich zu dem Felsen und er wird Wasser geben. So number one, Punkt 1. Moses may not have believed that God's grace was sufficient. Also Mose hat vielleicht geglaubt, dass Gottes Gnade nicht ausreicht. He's in unbelief. Er ist im Unglauben. But we're not sure toward what. Aber wir sind uns nicht sicher in welcher Beziehung. Exactly. Ganz it has genau to do jetzt. With something of he doesn't believe God toward the people. Also er glaubt an Gott nicht in der Beziehung zu den Menschen. Either he doesn't believe that the miracle will happen. Entweder hat er nicht geglaubt, dass dieses Wunder geschehen wird. Because they don't deserve it. Weil sie es eben nicht verdienten. So he does this mock kind of a thing. So macht er eben diese komische Sache. You want me to give you water? Ihr wollt, dass ich euch Wasser gebe? You want me to give you water? Ihr wollt, dass ich euch Wasser gebe? Out of this rock? Von diesem Felsen, der da hervorkommt? Here. Ja, da habt ihr es. And then water comes out. Und dann kommt das Wasser heraus. Water. Wasser. Wow, it actually came out. Ja, es ist wirklich herausgekommen. It's coming everywhere. Es strömt and the people überall like, hervor. Ah! Water. Und die Leute rufen Wasser, Wasser. And Moses is backing away, thinking it worked. Und Mose tritt ein paar Schritte zurück I mean, und denkt I knew sich, the rod es hat had power. Also ich wusste, dass dieser Stab mächtig But ist. I didn't know that God wanted to do this. Aber ich wusste nicht, dass Gott das wollte. For these wicked, evil people, I would never have done this. Für dieses bösartige Volk hier hätte ich das niemals gemacht. I didn't even want God to do it. Ich wollte nicht mal, dass Gott das gemacht hätte. I wanted them to thirst to death. Ich hätte gerne gesehen, dass sie zu Tode verdursten. Ich hätte gern gesehen, dass sie noch mehr litten und dass sie sind so gierige, undankbare Leute. Niemals hätte ich das getan. Und vielleicht war das der Unglaube. Vielleicht wollte er gar nicht, dass irgendein Wasser hervorströmte. Also er schlägt da drauf. Mit dem heiligen Stab. Und Gott ist upset. Und Gott ist darüber erzürnt. Or number two. Oder Punkt 2. He knew the miracle would happen. Er wusste, dass dieses Wunder geschehen würde. Once said, he didn't doubt that the power of God could do it. Jemand schreibt dazu, er zweifelte nicht daran, dass die Macht Gottes ausreichte, But um das zu tun. The will of God. Aber er zweifelte am Willen Gottes. To love such a rebellious people. Am Willen Gottes, solch ein rebellisches Volk eben zu lieben. He was in unbelief. Er stand im Unglauben. And it says, und es heißt, he also rebelled against the Lord. Er selbst wandte sich auch gegen den Herrn. Moses rebelled against God. Mose rebellierte gegen Gott. I believe it's chapter 27. It says he actually rebelled against God. Ich glaube, im Kapitel 27 finden wir das, wo es heißt, er rebellierte gegen Gott. No, it's not there. I have to find it. I read it today. Ich habe das heute gelesen. He rebelled. God said to him, "You will not go in." Also Gott hat zu ihm gesagt, du wirst nicht in das Land gehen. Because you rebelled against me. Weil du gegen mich rebelliert hast. And I think that the unbelief was here. Und ich glaube, hier ist dieser Unglaube gewesen. Like he didn't want to believe. Also er wollte nicht glauben, that God wanted to bless them. Dass Gott sie segnen sollte. He didn't want to believe that God wanted to provide for them. Er wollte nicht glauben, dass Gott für sie Vorsorge trifft. He was now personally attacked. Er war da eben persönlich angegriffen People didn't worden. Like his leadership. Er mochte auch nicht seine Leiterschaft. They're taking it out on him. Und sie tragen aber alles bei ihm ab. He's now commissioned to speak to the rock. Nun ist ihm befohlen worden, zu diesem Felsen zu sprechen. And he's wounded. Und er ist verletzt. He's insecure. Er ist unsicher. He's angry. Er ist zornig. He's bitter. Er ist verbittert. And he's in unbelief now. Und er steht im Unglauben. He's angry. No. Er ist zornig. Nein. Wicked people. Ihr bösartiges Volk hier. You don't want to do this for them, God. No. Du willst doch das für die nicht tun, Gott, oder? I'm not going to speak to this rock and let it gush out water for these people. Ich werde nicht zu diesem Felsen sprechen und werde das Wasser hervorfließen lassen für dieses Volk. I'm sick of them. Mir reicht's I'm mit denen. I'm going to beat this rock. Ich werde diesen Fels da schlagen. And God was upset. Und Gott war darüber erzürnt. And he did not graduate to the next level. Und er hat es dann nicht auf die nächste Stufe geschafft. It was over. Es war vorbei. Moses, because you did this, weil du das gemacht hast, because you so misrepresented my holiness, weil du meine Heiligkeit so sehr missrepräsentiert hast. Verse 12, one more time. Nochmals But the Lord said to Moses and Aaron, da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, because you have not believed me, weil ihr mir nicht geglaubt habt, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, mich vor den Augen der Söhne Israels zu heiligen, therefore you shall not bring this assembly into the land. Darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen. In Numbers 27, verse 14, we find the verse I was looking for. Also im Kapitel 27, Vers 14, finden wir diesen Vers, von dem ich vorhin gesprochen habe. Starting with verse 12. Fangen wir beim Vers 12 an. Then the Lord said to Moses, go up to this mountain of Abiram and see the land which I have given to the sons of Israel. Und der Herr sprach zu Mose, steige auf das Gebirge Abarim dort und sieh das Land, das ich den Söhnen Israels gegeben habe. When you have seen it, und wenn du es gesehen hast, you too shall be gathered to your people as Aaron your brother was. Dann wirst auch du zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt See, worden ist. He could look over the river from the mountain. Von diesem Berg konnte er also über diesen Fluss hinaus But sehen. He couldn't go over. Auf das Land, aber er konnte nicht hinüber. For in the wilderness of Zin, weil ihr euch in der Wüste Zin, during the strife of the congregation, beim Streit der Gemeinde. And there's always strife in the congregation at times. Und es gibt immer wieder Streit in der Gemeinde manchmal. You rebelled against my command to treat me as holy. Meinem Befehl widersetzt habt, mich durch das Wasser vor ihren Augen als heilig zu erweisen. The Lord wants to be represented as a God of all grace. Der Herr möchte als Gott aller Gnade repräsentiert werden. God is for me. Gott ist für mich. God, he will personally chasten me. Er wird mich persönlich züchtigen. Between me and him, but God is for me. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm, aber and er ist für mich. Moses rebelled. Und Mose hat sich widersetzt. It was a willful, deliberate thing. Das war eine ganz willentliche Sache. I am not going to speak to this rock. Ich werde nicht zu diesem Felsen sprechen. I am not going to give that person grace. No way. Ich werde dieser Person gegenüber keine Gnade geben. No way. Nein. You can preach till you're black and blue in the face about how Jesus died and shed his blood. I don't care. Also du kannst predigen, bis du schwarz und blau bist. Und mir ist das gleich. Und über das Blut Jesu Christi, mir ist das gleich. N-O, capital, with the exclamation point. No. Nein, nein, mit einem Ausrufungszeichen. Nein. They don't get grace. Nein, die bekommen keine Gnade. First of all, because they're sinners. Zuerst einmal, weil sie Sünder sind. Second of all, because they insulted me. Und zweitens, weil sie mich angegriffen haben, beleidigt. Now it's eye for an eye, tooth for a tooth. Nun, Aug für Aug, Zahn für Zahn. You want to play hardball, buddy? I play hardball. Okay, wenn du es genau wissen möchtest, dann machen wir das. Hardball is an expression in America. Hardball is like Major League Baseball, you know. Da geht's den wirklichen Major League Baseball. There's the softball, you know, for the girls. Das ist ein Ausdruck aus Amerika, da gibt's den weichen Ball, den Softball. Then there's the hardball. Und dann kommt da der Hardball. For the guys. Für die Jungs. And we say, if you want to play hardball, I'll play hardball. Da gibt's das Sprichwort, wenn du das so machen möchtest, dann. Right? Now watch this. Every single one of us can do this. Und zwar jeder einzelne von uns kann das tun. Teenagers. Die Teenager. There are teenagers here. Es gibt heute Abend Teenager hier. Who act like one thing to the adults. Die they behave themselves. Also die sich so wie Erwachsene Hi, verhalten. Hi, Pastor Rob. Love you. Love you. Hallo, Pastor Rob. Ich mag dich. Oh, you're such a precious pastor. Du bist so ein kostbarer Pastor. And then they treat the other teenagers like they're garbage. Aber dann behandeln sie andere Teenager wie Dreck. Like garbage. Wie Mist. They think they're cool and they put them down. They make fun of them. Sie denken, sie sind dann cool und sie machen sich lustig über die anderen. If you don't get beyond that. Aber wenn du über diese Stufe nicht hinausgehst, will not go to the next step with God. Dann wirst du den nächsten Schritt mit Gott nicht machen. You will not. Das wirst du nicht machen. Moses did not. Mose hat das nicht For gemacht. This little mistake, für diesen kleinen, wegen dieses kleinen Fehlers, which is a big mistake, ein großer Fehler eigentlich, he did not go into the land. Deshalb ging er nicht in das verheißene Land. Teenagers, please. Bitte, Teenager. Take it serious. Bitte nehmt das ernst. If you work at the buffet, if you work at the book table. Wenn ihr da mitarbeitet beim Buffettisch oder beim Büchertisch. If you're an usher, if you're in the kindergarten. Oder wenn ihr im Ordnerdienst mitarbeitet oder im Kinderdienst. If you are a leader in any fashion. Wenn ihr irgendwo eine Leitung habt. We are above. Wir stehen über dem. As leaders, we represent the Lord. Als Leitende repräsentieren wir den Herrn. That's why it says in 2 Timothy chapter 4. Deshalb heißt es im 2. Timotheus 4, in verse 2, Vers 2, it says, encourage, reprove, and rebuke, überführe, weise zurecht, with what? Ermahne, with great patience, mit aller Langmut, great patience, mit großer Langmut. Not just, some people have no patience. Manche haben überhaupt keine Geduld. They encourage, reprove, and rebuke at will. Die überführen und die weisen zurecht und ermahnen, wie sie wollen. Ja. Just walking around with their six guns, you know. Sollen sie da mit ihrer Pistole durch die Gegend marschieren und dann schießen sie. And you know what it says in Galatians 5? Und wisst ihr, was es in Galater 5 in heißt? In verse 13. Vers 13. You will devour one another. Ihr werdet einander verschlingen. You will devour one another. Ihr werdet einander verschlingen. Wow. But this verse. Aber dieser Vers, encourage, ermutigen, reprove, no, encourage, also correct, ermutigen, überführen oder zurechtweisen, no, encourage, korrigieren, encourage, also korrigieren, no, encourage, also ermutigen, correct, dann korrigieren, and then rebuke, und dann zurechtweisen, but rebuke with patience. Aber zurechtweisen mit Geduld. No. Nein. It says with great patience. Es heißt mit aller Langmut. Great patience. Mit aller Langmut. Great patience. Mit aller Langmut. It means you want to shoot. Was? Du möchtest schießen? And you don't, and you want to shoot. Aber du machst es nicht. Du willst schießen. And you say, come any closer, I'll blow you away. Und du sagst dann, komm nur einen Schritt näher und ich schieße dich um. I'm telling you, I'll blow you away. Stay away from me. Bleib dort, wo du don't bist. Ich schieße dich um. Komm nicht Stay näher. Away. Bleib weg von I'll mir. I'll blow you away. Ich schieße dich um. I'll blow you away. Ich schieße dich um. Boom. I blew you away. Ich habe dich umgeschossen. But with great patience. Aber with mit aller Langmut. You can blow someone away. It's okay. Du kannst schon jemand umschießen. That's right. If they need a rebuke, rebuke them. So wenn sie eine Zurechtweisung brauchen, dann ja, weise sie zurecht. Great patience. Aber mit aller Langmut. If you misrepresent the Lord in your friendships. Wenn du den Herrn missrepräsentierst and in deinen Beziehungen. Speak for the Lord. Und du sprichst aber für den God Herrn. Told me to tell you this. Gott hat mir gesagt, dir das zu sagen. Wow, wow, oh boy, I don't do that. Also ich mache das nicht. There is no one here who can say that I told them something from the Lord. Also niemand sitzt hier, dem ich einmal gesagt hätte, ich habe euch etwas vom Herrn mitgeteilt. The most I might do. Das, was ich am ehesten vielleicht mache. Is say, I feel this could be from the Lord. Dass ich sage, ich fühle, dass das vom Herrn sein könnte. Unless the person is in adultery. Außer eine Person wandelt im Ehebruch. Then I can say this is from His Word. Dann kann ich sagen, das steht da in seinem Wort. Right? Thou shalt not commit adultery. Du sollst nicht die Ehe brechen. But if you're going to speak for the Lord, aber wenn du für den Herrn sprichst, and you don't give the other person 1 Thessalonians 5, und wenn du dem anderen Menschen, so wie es in 1. Thessalonicher 5 heißt, the opportunity to prove for themselves whether you're speaking from the Lord, nicht die Gelegenheit, dass er beweist, wie du vom Herrn her sprichst. Verse 21, but examine everything. Vers 21, überprüft alles. And hold fast to what's good. Und haltet das fest, was gut ist. If I have something for that person, so wenn ich etwas habe für den anderen Menschen, God is telling me to tell you, Gott sagt mir, dass ich dir das sagen soll, that you shouldn't wear that tie anymore. Dass du diese Krawatte nicht mehr länger tragen sollst. It doesn't go with that shirt. Weil das passt nicht zu diesem Hemd. Doesn't look good on you. Schaut nicht gut aus bei God's dir. Telling me to tell you that. Gott sagt mir das, dass ich dir das sagen soll. And you don't give me the opportunity to pray about it. Und dann gibst du mir aber nicht die Gelegenheit, darüber zu beten. Thank you. I'll pray about that. Danke, ich werde darüber Lord, beten. Is that true or is that person eating too much pizza? Herr, ist das wahr oder isst er einfach zu viel Pizza? It's true. Ist das wahr? Oh my gosh, thank you, Lord. Oh, danke. Confirmation. Eine Bestätigung. Right? If you rob the person of that, wenn du das dieser Person nicht zugestehst, then you're a tyrant. Dann bist du ein Tyrann. Then you're a false prophet. Bist du ein falscher Prophet. Be careful when you speak for the Lord. Sei achtsam, wenn du für den Herrn sprichst. All of us who are in leadership, we represent the Lord. Alle, die wir irgendeine führende Rolle spielen, wir repräsentieren den Herrn. Don't underestimate. Und unterschätzt das nicht. What God will stop doing on our behalf. Was Gott eben dann tut, um uns da zu stoppen. I mean, we've got some momentum. Wir haben da einen gewissen Schwung. It's great. Es ist großartig. 250 people coming on Sunday. That's wonderful. 250 Leute kommen am Sonntag. We das want ist to schon start wundervoll. Another service. Wir wollen einen zweiten Gottesdienst abhalten. Kindergarten's packed. Und der Kindergarten ist bummvoll. Things happening, we're on the street 4 times a week. Und wir sind viermal die Woche auf der Straße. And the wheels of heaven are turning. Und die Räder im Himmel, sie drehen sich. It seems. Es scheint so. But maybe they stopped. Aber vielleicht hörten sie schon auf. Maybe we're just kind of like a sailboat, just you know. Vielleicht sind wir einfach so wie ein Segelboot. It's just not even a sailboat, just a motorboat without gas now. Oder vielleicht nicht einmal ein Segelboot, sondern ein Motorboot, dem der Benzin and ausgeht. And we're still riding momentum. Und wir haben noch ein bisschen Schwung. But there's no humility in the heart. Aber da ist keine Demut im there's Herzen. No carefulness. Da gibt's keine Sorgsamkeit. To watch what we say. Auf das zu achten, was wir sagen. When we have conversations, be so careful not to mention people's names. So wenn wir Gespräche führen, achtet so sehr darauf, dass ihr nicht die Namen von Leuten ausspricht. You can warn the church. Du kannst die Gemeinde dadurch warnen. You can warn each other. You can help each other. Also ihr könnt euch gegenseitig warnen we und helfen. See evil, wir sehen das Böse. And we try to protect one another. Und wir versuchen uns gegenseitig davor zu beschützen. You should have seen what I saw, but I'm not going to tell you who it is. Du hättest sehen sollen, was ich gesehen habe, aber ich sage dir nicht, wer this, das war. I saw this once about a year ago. Ich habe das vor einem Jahr don't gesehen. Fall into the same thing. Aber mach nicht denselben Fehler. But don't mention the name. Aber erwähne nicht den Namen. If you mention the name, wenn du den Namen erwähnt hast, you're going to get yourself in trouble. Dann hast du Schwierigkeiten. We are representing the Lord. Wir repräsentieren den Herrn. And if you speak forth that person's name, und wenn du den Namen dieser Person and aussprichst, you've just sown thoughts into the other person's mind, dann hast du jetzt eben gerade Gedanken in die Gedankenwelt dieses Menschen gesetzt. And the devil starts to play evil in that person's mind. Und Satan beginnt dann in Gedanken dieser Person Böses zu sehen. It all comes back on you. Aber das fällt dann auf dich zurück. When the Lord sees all this weirdness, wenn der Herr all das sieht, he looks at you and says, that started right there. Dann blickt er auf dich und sagt, genau da hat es begonnen. And you don't go to the next step. Und du wirst den nächsten Schritt nicht and tun. We can be right here, Und wir können hier sitzen for the next 100 years. Die nächsten 100 Jahre. Just like we are. Just nothing will change. Einfach so wie wir sind. Es wird sich nichts ändern. Few people come, few people go. Ein paar Menschen kommen, ein paar Menschen gehen. But God says this congregation. Aber Gott sagt dann, diese Versammlung will not go to the next step. Diese Gemeinde wird den nächsten Schritt nicht tun. Number one, the leadership. Punkt 1, weil die Leiterschaft does not represent me as holy. Mich nicht in meiner Heiligkeit repräsentiert. That means that he's the God of all grace. Und das bedeutet, er ist der Gott aller Gnade. Towards sinners. Gegenüber den Sündern. I mean, I remember that one time there was this couple. Ich erinnere mich, eines Tages da gab es dieses Ehepaar. And they were in a country. Und sie waren da in einem Land. And they were really carnal. Und die waren wirklich im Fleisch. And I thought, the better that couple leaves that team, the better off that team is. Also ich habe mir gedacht, je früher dieses Ehepaar, dieses Paar weg ist, umso besser ist es für dieses and Team. And as I was visiting this team, und als ich dieses Team besuchte, this couple said to me, da sagte dieses Paar zu mir, you know, we're believing God for a miracle. Weißt du, wir glauben an Gott und glauben in Bezug auf ein Wunder. So what do you need? Und ich habe gesagt, was braucht ihr? We need to get an apartment. Wir brauchen eine Wohnung. Like in 1 week. In einer Woche. At this price. Zu diesem Preis. And I looked and I thought, I just laughed. Und ich habe sie angeblickt und habe einfach nur gelacht. There's the answer to the church's prayer. Da ist die Antwort auf die Gebete der Gemeinde. This couple could not possibly find those exactly what they wanted in 1 week. Also dieses Ehepaar könnte innerhalb einer Woche nicht genau das finden, was sie wollten. For that price? Für diesen Preis? Never, ever, ever. Niemals. So Pastor, also Pastor, be of good cheer. Sei guten Mutes. That couple's on their way out. Weil dieses Paar ist am Weg hinaus. Within 1 week, innerhalb that einer couple Woche, found exactly what they prayed for. Innerhalb einer Woche fand dieses Paar genau das, wofür sie beteten. And I said to God, und ich habe dann zu Gott gesagt, I don't know you. Ich kenne dich nicht. Honestly, I don't know you. Ganz ehrlich, ich kenne dich nicht. My thoughts were so far from your thoughts. Weil meine Gedanken waren von deinen Gedanken so weit entfernt. Toward that couple. Ja, in Bezug auf dieses like Paar. From earth to the moon. So wie wenn wir von der Erde zum Mond hinsprechen. I don't know how you think. Ich weiß nicht, wie du denkst. Why did you answer that prayer? Warum hast du auf dieses Gebet geantwortet? Why? Warum? This couple is nothing but trouble. Why? Dieses Paar, das, warum? Because I'm holy, that's why. Weil ich heilig bin, deshalb. Because I'm the God of all grace, that's why. Weil ich der Gott aller Gnade bin, because deshalb. I'm the God of the second chance, that's why. Weil ich der Gott der zweiten Chance and bin, deshalb. And the third chance, and the fourth chance, and the fifth chance. Und der dritten und der vierten und der fünften Chance. And I'm the God who forgives 70 times 7 in 1 day. Und ich bin der Gott, der 7 mal 70 mal vergibt an einem Tag.